Einheit 10. Essen und Trinken. 1. Wörter in Paaren lernen. Sprechen Sie laut nach. Bananen und Erdbeeren? Ja, Bananen und Erdbeeren. Äpfel und Kirschen? Ja, Äpfel und Kirschen. Käse und Wurst? Ja, abends Käse und Wurst. Reis oder Nudeln? Am liebsten Nudeln. Tomaten und Gurken? Ja, Tomaten, Gurken und Paprika. Obst und Gemüse? Genau, Obst und Gemüse. Fleisch oder Fisch? Kein Fleisch und keinen Fisch. Brot und Butter? Ja, Brot und Butter. Eier und Milch? Genau, Eier und Milch. Eine Tafel Schokolade? Ja, eine Tafel Schokolade. Spaghetti mit Tomatensoße? Ja, Spaghetti mit Tomatensoße. Pizza mit Tomaten? Ja, Pizza mit Tomaten. Pommes mit Ketchup? Genau, Pommes mit Ketchup. Schinken oder Käse? Lieber Schinken. Milch oder Sahne? Am liebsten Sahne. Salz und Zucker? Ja, Salz und Zucker. Das Wasser oder die Cola? Lieber die Cola. Wein oder Bier? Wein und Bier. Orangensaft oder Apfelsaft? Lieber Apfelsaft. Kaffee oder Tee? Lieber Kaffee. Obst und Gemüse? Obst und Gemüse.